Telekom, Fernsprecher Panierstraße 33, Ecke Maybachufer an Radio Aporé. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehört eine Fuji Quoda natürliches Mineralwasserflasche sowie ein dazugehöriger blauer Verschluss, ein ehemaliges Speiseeisstäbchen, ein ehemaliges benutztes Q-Tip, ein verdrecktes Papiertaschentuch, das kurz vor der Auflösung steht, sowie ein undefinierbares, buntes Gerät, was vielleicht einmal eine Kinderwindmühle gewesen sein konnte. Das rote Rollandfahrrad, das letztens noch hier an der Telefonzelle angeschlossen war, befindet sich jetzt etwa 2 Meter weiter rechts an einem Schild, absolutes Halteverbot, dort sauber befestigt. Ansonsten hier außer gefährlich reinschauenden Tauben, Cola-Büchsen und sonstigem Müll keine besonderen Vorkommnisse. Aber ja.